Der Herr ist gut zu uns. Heute sehe ich ihn als unseren Hirten, der Öl und Wein über uns gießt. Und hoffentlich kommt der Tag, an dem die Menschen, die geheilt werden, diejenigen sind, die noch nicht gerettet sind und ins Haus Gottes kommen. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die für die Kranken betet und selbst gesund und stark ist. Pastor, das ist unmöglich, du träumst nur. Aber unter den frühen Christen, so sagt die Bibel, wurden alle geheilt. Alle wurden geheilt. Es war eine Zeit großer Gnade über ihnen allen. Und im selben Vers, wo es heißt, dass große Gnade über ihnen allen war, heißt es auch, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn. Auch im Alten Testament war es Gottes Wunsch für uns, dass eines Tages niemand mehr arm ist. Das steht im Pentateuch in der Tora. Gott sagte, der Tag wird kommen, an dem es keinen Armen unter euch geben wird. Das war Gottes Traum für sein Volk. Aber sie rebellierten gegen ihn und seinen Plan. Sie gerieten in babylonische Gefangenschaft. Doch Gottes Wort für sie war, dass er sie so sehr segnen wollte, dass es keinen Armen unter ihnen geben würde. Ich glaube, das gilt auch für die Gemeinde, dass all unsere Bedürfnisse erfüllt sind, mit mehr als genug, um ein Segen für andere zu sein. Ich glaube, dass keiner krank und keiner arm sein muss. Ich weiß, dass ich mich damit der Kritik aussetze und manche sagen werden, so etwas sei das Wohlstandsevangelium. Aber wisst ihr was? Wir haben keine Zeit, uns mit sowas zu befassen. Wir sind zu beschäftigt, damit euch zu segnen, anstatt den Kritikern zu antworten. Wenn diese Leute krank werden oder ihre Kinder krank werden, bringen sie sie zum Arzt. Ich weiß nicht, zu wem sie beten, aber sie sollten zu Gott beten, dass er ihren Sohn heilt, oder? Sie wollen Heilung und wenn ihr Sohn erwachsen wird, wollen sie eine gute Berufslaufbahn für ihn. Ja, Gottes Willen erfüllen, aber wahrscheinlich nicht im Dienst. Sie wollen, dass ihr Sohn erfolgreich ist. Richtig? Also macht euch keine Sorgen um solche Kritik. Ich bin sicher, ihr hört all das, aber macht euch keine Sorgen. Seid gesegnet in jedem Bereich eures Lebens. Das Evangelium ist nicht das Wohlstandsevangelium. Nein, nein. Tausendmal nein. Es ist das Evangelium der Gnade und des Friedens. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass es kein Wohlbefinden bringt. In Geist, Seele und Körper. Frieden für unseren Geist, Gesundheit für unseren Körper. Das ist Gottes Traum. Genauso wie es ein Traum für Israel war, dass keiner arm sein sollte. Aber sie haben es nie erreicht. Doch durch Gottes Gnade im neuen Bund, gegründet auf besseren Zusagen, haben wir diesen Traum vor uns. Amen. Amen. Amen. Ihr werdet in euren fortgeschrittenen Jahren jünger aussehen, nicht nur jünger aussehen, sondern auch innerlich erneuert sein. Ich habe einen Freund. Er ist ein bekannter Pastor in Amerika, wahrscheinlich der bekannteste. Ich habe auch schon in seiner Gemeinde gepredigt. Er sagte kürzlich, dass er bei einer Augenuntersuchung war, weil seine Sicht verschwommen wurde. Der Arzt sagte, das liegt daran, dass sie Kontaktlinsen tragen. Ihre Augen werden besser. Er ist im selben Alter wie ich. Wie alt bist du, Pastor? 25. Preis den Herrn. Halleluja. Ja, ich bin 5 Jahre jünger als Pastor Lawrence. Okay. Bereit für das Wort? Dann lasst uns direkt in das Wort eintauchen. Preist Gott. Wir leben im Obergemach. Überall im Wort Gottes sehe ich, dass die Stellung immer vor dem Segen kommt. Der Herr sagt sogar in 5. Mose 28 unter dem Gesetz, und diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen. Das kennt ihr alle, richtig? Aber was steht in den Versen davor? Das ist in 5. Mose 28. Gott sagt, ich werde es hier nicht auf dem Bildschirm zeigen, okay? Ich möchte euch fragen, ob ihr diese Stelle kennt. Es heißt, der Herr, dein Gott, wird dich als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Stellung. Der Herr, dein Gott, wird dich als Höchstes setzen. Ist das bei uns bereits der Fall? Im Alten Testament sagte Gott, dass er sie erhöht, wenn sie alle Gebote halten. Gott gebot ihnen, wenn ihr alle Gebote haltet, werde ich euch als Höchstes setzen. Ihre Stellung hing also von ihrem Gehorsam gegenüber dem Gesetz ab. Aber nun ist Christus gekommen. Und alles, woran wir uns heute erfreuen dürfen, ist das Ergebnis seines Werkes. Gott machte Jesus, der keine Sünde kannte. Er hat nie in Gedanken, Worten oder Taten gesündigt. Gott machte Jesus am Kreuz zur Sünde, zu deiner und zu meiner Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes in ihm gemacht werden. Da gibt es einen göttlichen Austausch. Das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn gesandt hat. Die Bibel sagt auch, dass unser alter Mensch als Söhne Adams mit Christus am Kreuz gestorben ist. Der alte Mensch, die alte Identität, ist am Kreuz beendet worden. Als Christus starb und begraben wurde, waren wir in ihm. Unsere Geschichte in Christus begann am Kreuz. Es war nicht nur Jesus, der am Kreuz starb. Gott nahm den Teil von dir, den du nicht magst, den Teil, bei dem du dich bemühst, keine bösen Gedanken zu haben, nicht depressiv oder süchtig zu sein, und trotzdem findest du dich hilflos, weil im Fleisch nichts Gutes wohnt. Nun, diese ganze Person wurde ans Kreuz geschlagen. Und jetzt bist du von Neuem geboren, weil deine Geschichte mit Christus am Kreuz begann. Am Kreuz wurde dein alter Mensch beseitigt und du bist in Christus, richtig? Und als Gott Christus von den Toten auferweckte, wurdest du mit ihm auferweckt. Nicht nur das, als Gott Jesus hoch über alle Mächte und Gewalten erhob, wurdest auch du erhoben. Das musst du wissen, denn die Dinge, die dich angreifen und schikanieren, sind tatsächlich weit, weit, weit unter dir. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder an diesen Platz im Obergemach erinnern. Gott hat dich hoch über alles erhoben. Er hätte nur hoch sagen können, das wäre genug gewesen. Aber er sagt hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Du kannst jede Krankheit benennen, sei es Covid oder was auch immer. In Zukunft wird es neue Krankheiten geben. Gott sagt, er hat Christus weit über jeden Namen erhoben, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Im nächsten Kapitel des Epheserbriefs heißt es dann, und Gott hat uns zusammen mit Christus auferweckt. Er hat dich im Grab lebendig gemacht. Am Kreuz bist du gestorben, richtig? Der alte Mensch ist gestorben und der neue Mensch wurde wiedergeboren, als Gott Christus von den Toten auferweckte. Gott hat dich mit Christus auferweckt. Die Bibel sagt, wenn du sündige Gewohnheiten oder Süchte in deinem Leben überwinden willst, dann gilt, so wie Christus, als er der Sünde starb, nicht allmählich der Sünde starb, sondern ein für alle Mal am Kreuz starb, so soll auch dein altes Selbst sterben. Diese Vorstellung, der Sünde allmählich zu sterben, ist nicht christlich, nicht biblisch. Wenn Paulus sagt, ich sterbe täglich, benutzt er einen Hebräismus, um über all die Gefahren zu sprechen, denen er begegnete. Kämpfe mit wilden Tieren, Verfolgung, Verleumdungen, Steinigungen und so weiter. Er sagt nicht, dass er täglich der Sünde stirbt. Er sagt, dass Christus, als er starb, der Sünde ein für allemal starb. Seit er von den Toten auferstand, lebt er nun für Gott. Er ist in seiner auferstandenen Gestalt ein Mensch. Obwohl er vollständig Gott ist, kam er als Mensch und wurde als Mensch auferweckt. Er ist immer noch Gott. Aber Gott möchte, dass wir uns darauf konzentrieren, dass Jesus als Mensch kam und als Mensch verherrlicht wurde, damit wir wissen, dass wir in ihm sind. Wir sind der neue Mensch in ihm. Halleluja! Und als Gott Jesus an seine Seite setzte, sagt die Bibel, setzte Gott uns zusammen mit ihm. Er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das ist das Zentrum des Universums. Ich weiß nicht, wo es ist, aber es ist das Zentrum des Zentrums, wie das Allerheiligste. Es ist der Kern, von dem alle Macht ausgeht, wo alle Schöpfung, alle Versorgung, alles Leben ausgeht. Die Quelle, wo Gott selbst ist. Niemand konnte im Alten Testament ins Allerheiligste eintreten. Das Alte Testament ist nur ein Bild. Das Allerheiligste ist nur eine Nachbildung des Himmels, von dem Gott jetzt spricht. Wisst ihr, wo Gott euch heute hingesetzt hat? Genau ins Zentrum. Weil Gottes rechte Hand definitiv das Zentrum des Universums ist. Hoch über alle Fürstentümer und Gewalten, alle Mächte des Satans und alle seine Herrschaften, die weit unter dir sind. Du bist weit über ihnen allen. Das Einzige, was du tun musst, ist dich hinzusetzen. Ruhen. Bei jeder neuen Herausforderung wird der Teufel sagen, was wirst du dagegen tun? Du sagst, ich werde mich hinsetzen. Ein neues Ruhen. Je mehr du ruhst, desto mehr wirst du sehen, dass es vollbracht ist. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Eines Tages wird er aufstehen und zurückkommen, um uns zu holen. Wir wissen, dass es bald sein wird. Preis den Herrn. Dann werden wir alle aussehen wie Pastor Lawrence. Stark, gesund. Wir werden lächeln wie Pastor Mark und seinen Sinn für Humor haben. Keiner von euch lacht. Liebt ihr nicht Pastor Marks Humor? Wir werden alle gut aussehen, weil wir gesund und stark sein werden. Ewig jung, für immer. Für immer ist eine lange Zeit. Du kannst niemals sterben. Wie schnell, glaubst du, wirst du in deinem Feuerwagen reisen, wenn du weißt, dass du nicht sterben kannst? Du kannst niemals sterben. Der Tod ist fremd. Er war von Anfang an fremd, als Gott Adam und Eva sagte, sie sollten nicht sündigen. Aber jetzt kannst du in diesem neuen Körper niemals sündigen, für immer. Für immer. Forever! Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und lass uns biblische Begriffe verwenden. Ewigkeit. In alle Ewigkeit. All das, was durch den Fall des Menschen kam, alt werden, gebrechlich werden, von Krankheiten geplagt sein und schließlich abbauen und sterben, war nie Gottes Plan. Es ist zwar eine Realität auf dieser Erde, aber es ist nicht der Plan des Vaters. Der Vater wollte von Anfang an, dass die Familie stark, gesund, wohlhabend und gesegnet ist. Übrigens, wenn wir über Wohlstand sprechen, im Himmel gibt es bestimmt keine Sozialhilfe, weil wir dort alle gut zurechtkommen werden. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was wir meinen, wenn wir beten, dein Wille geschehe auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Also was denkst du, wofür du betest? Gibt es im Himmel Armut? Wenn Armut heilig wäre, ergäbe dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden keinen Sinn. Wenn Armut heilig ist, dann solltest du das nicht beten, weil du dadurch betest, dass dein Leben auf der Erde wie im Himmel sein soll. Und genau deshalb kam Jesus, damit das Himmelreich auf der Erde herrscht. Das jüdische Volk zur Zeit von Jesus hat das abgelehnt, aber wir haben es angenommen. Wir haben Jesus angenommen. Und jetzt sitzen wir mit Christus. Wenn du mit Christus sitzt, musst du erkennen, dass all deine Feinde unter dir sind. In unserem Leben auf der Erde hören wir manchmal schlechte Nachrichten oder Prognosen von Ärzten, die uns sagen, was in unserem Körper nicht stimmt. Und du fragst dich, aber ich sitze doch mit Christus, ich bin weit über all diesen Dingen. Ja, genau deshalb nennt die Bibel es den Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens. Verstanden? Der Teufel versucht dir einzureden, dass es nicht wahr ist, basierend auf deinen Sinnen. Der Teufel kann nicht im Bereich des Glaubens gegen dich bestehen. Hör gut zu. Im Bereich des Glaubens ist er ein völlig besiegter Feind. Er muss dich zurück in den Bereich der Sinne ziehen. Er muss deine Aufmerksamkeit aufs Irdische lenken. Schau dir dein Bankkonto an, schau, was der Psychiater über deinen Zustand sagt. Deine Depression wird schlimmer, richtig? Und schau, was du gerade getan hast. Du hast etwas gesehen, was du nicht sehen solltest. Nennst du dich einen Gläubigen? Und Pastor Prince sagt, du bist von Neuem geboren, erhöht, Schau, was du gerade getan hast. Das ist alles Sinneserfahrung. Du musst da herauskommen und sagen, das bin ich nicht. Hört ihr zu? Komm zurück in den Bereich des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das bedeutet, im Glauben zu bleiben. Und es wird ein guter Kampf genannt, weil er mit einem Sieg für dich endet. Die Manifestation wird kommen. Hört ihr? Ob es der Sieg über eine sündige Gewohnheit ist oder ob es um einen Fluch des Gesetzes geht, der sich in deinem Leben oder deiner Familie manifestieren will. Bleib im Schoß des Vaters, an seiner rechten Hand. Die Herausforderung wird kommen. Was wirst du dagegen tun? Ich werde ruhen. Es ist ein neues Ruhen, wenn man so will. Jede Herausforderung wird zu einem neuen Ruhen. Je mehr du ruhst, desto mehr erlebst du den Sieg. Ich nenne das die Thronhaltung. Der Vater sagte zum Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu deinem Schemel mache. Du machst dir nicht selbst den Sieg. Der Sohn setzt sich zu seiner Rechten, bis der Vater seine Feinde zu seinem Schemel macht. Also, was sind die Feinde für uns alle? Wir wissen alle, dass es sicher die Sünde ist, richtig? Aber all diese Mächte der Finsternis, die Depression, schlechte Gedanken, sündige Gewohnheiten und Süchte, all diese Torheiten, die in der Welt vor sich gehen, weil die Herzen und Gedanken der Menschen in Finsternis sind, die Gutes böse und Böses gut nennen, die verwirrt sind und dich auch verwirren wollen. Lass dich nicht verwirren. Du bist außerhalb des Bereichs der Verwirrung. Es gab eine Zeit, in der Gottes Volk nach Babylon verschleppt wurde. Babylon ist ein Bild für Verwirrung. Das Wort Babylon bedeutet Verwirrung. Also warum gerät man in Verwirrung? Es geschieht in der Gefangenschaft, weil sie das Gesetz gebrochen haben. Wir befinden uns nicht unter dem Gesetz. Wir befinden uns in Christus, unter Gnade. Du kannst jeden Feind benennen, was auch immer der Arzt über deinen Zustand gesagt hat. Das ist ein Feind. Nicht der Arzt, sondern deine Krankheit. Amen. Was dein Banker dir gesagt hat, oder dein Finanzberater, wenn es schlecht für dich aussieht. All das ist dein Feind. Hört ihr? Der Vater sagte zum Sohn, setze dich zu meiner Rechten und ruhe, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Wenn du in Christus bist und mit ihm sitzt, darf ich mich setzen? Ich werde es tun, egal ob ihr es mir erlaubt oder nicht. Ich bin nur höflich. Sitzen ist eine gute Haltung zum Predigen. Jesus setzte sich auf den Berg, als er die Bergpredigt hielt. Lest das in der Bibel nach. Er setzte sich. Das ist sehr biblisch. Jesus setzte sich und lehrte. Rabbis setzten sich und lehrten. Ich denke, viele ältere Pastoren würden länger leben, wenn sie das tun würden. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, schaut her. Alles, was ich predige, ist sowieso aus der Bibel. Aber damit ihr es selber sehen könnt, will ich euch den Vers zeigen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich, sagt plötzlich, dein Segen kann plötzlich kommen. Es kann diese Woche passieren. Plötzlich geschah die Manifestation. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Kürzlich, beziehungsweise vor so einiger Zeit, es ist schon eine Weile her, dass ich diese Erkenntnis bekam, jedenfalls las ich das und bemerkte, dass das ganze Haus erfüllt wurde, in dem sie saßen. Klingt sehr untraditionell, nicht religiös. Sie saßen und warteten auf Gott. Kein Respekt, würden wir sagen. Oder wussten sie etwas? Sie saßen, weil es eine Haltung der Ruhe ist. Das ist interessant, weil dieselbe Formulierung, es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, in einer Bibelstelle im Alten Testament vorkommt. Einmal wurde der ganze Tempel Salomos erfüllt, und es heißt, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Aber die Priester standen. Wisst ihr warum? Weil das Werk noch nicht vollbracht war. Sie standen, weil es noch nicht vollendet war. Also, wir sitzen. Unser Sieg und jeder Segen. Okay, ich stehe jetzt auf, damit ihr seht, dass ich Respekt habe. Seht, ihr alle sitzt vor mir. Es ist eine Haltung der Ruhe, wenn man sitzt. Also, bei jeder Herausforderung, wenn du kannst, sag dir selbst nein. Setz dich hin. Das ist das Erstaunliche daran. Ärzte sagen, dass Menschen mit starkem Nervositätsempfinden, großer Ängstlichkeit und einem Typ-A-Temperament, die stets in Eile sind und denken, wenn wir uns nicht beeilen, schaffen wir es nicht, ein Typ-A-Temperament, dazu neigen, Schlaganfälle, Bluthochdruck und Herzinfarkte zu bekommen. Das ist eine Tatsache, eine medizinisch bewiesene Tatsache. Richtig? Aber was wir hier behandeln, sind Symptome wie Angst und Geschäftigkeit. Es gibt einen Vers in der Bibel, der besagt, während dein Diener hier und dort zu tun hatte, während dein Diener mit etwas anderem beschäftigt war, entkam der Feind. Jetzt fragst du dich, woher der Vers stammt. Lies deine Bibel, er ist da. Jemand sollte den Feind bewachen, aber der Feind entkam. Und weißt du, was der Bewacher dem König sagte? Während dein Diener mit etwas anderem beschäftigt war, entkam der Feind. Das ist immer die Wahrheit. Wenn du beschäftigt bist, gewinnt dein Feind. Manche von euch sind einfach beschäftigt. Pastor Prinz, wir müssen zur Arbeit, wir müssen dies und das tun. Ja, das könnt ihr tun wie die Priester früher. Sie waren beschäftigt, arbeiteten außerhalb des Tempels, schlachteten die Tiere, arrangierten die Opferstücke richtig, das Friedensopfer, das Brustfleisch und die rechte Keule als Opfer für Gott, ein Bild von Jesus Christus. All das ist wahr, aber im Allerheiligsten, wo Gottes Gegenwart wohnt, herrscht vollkommener Frieden. Da gibt es kein Eilen, keine Geschäftigkeit. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt? Wir können draußen beschäftigt sein wie die Priester, aber im Inneren müssen wir Frieden haben. Menschen, die inneren Frieden haben, widerfährt Gutes. Es gibt einen Vers aus dem Buch Hiob, der mir gerade einfällt. Versöhne dich doch mit ihm. Wir haben das durch Christus getan. Versöhne dich doch mit ihm und mache Frieden. Gott sagt, sei im Frieden. Jetzt, da wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Und dieser Frieden überträgt sich auch auf unser Seelenleben. Der Friede Gottes bewacht unsere Herzen und Gedanken vor Ängsten, Sorgen und Belastungen. Also heißt es, versöhne dich doch mit ihm und mache Frieden. Was folgt daraus? Dadurch wird Gutes über dich kommen. Wenn du dich vom Frieden prägen lässt, wird Gutes zu dir kommen. Es kommt diese Woche, wenn du in Frieden bist. Sei im Frieden. Du kennst Gott bereits, preis den Herrn. Sei im Frieden. Lass den Frieden Gottes in deinem Herzen regieren. Es gibt keinen Krieg mehr, keinen Konflikt mehr mit Gott. Gott ist jetzt dein Vater. Sobald du das weißt, sei im Frieden. Dann wird Gutes über dich kommen. Hört ihr? Die Haltung des Sitzens ist eine Haltung der Ruhe. Unsere Gedanken sind oft mit all den Dingen beschäftigt, die wir tun müssen. Zurück zu 5. Mose 28. Wir denken, was hat das mit all dem zu tun? Ich sage dir, Sorgen, Geschäftigkeit, Eile, Spannungen, Ängste, Depressionen, das sind alles nur Symptome. Wir versuchen, die Blätter abzuschneiden, aber nach ein paar Tagen sind sie wieder da. Und du sagst, Pastor Prinz, du sagst, sei im Frieden. Nein, es ist die Bibel, die sagt, sei im Frieden, nicht Pastor Prinz. Sei im Frieden, dann wird dir Gutes widerfahren. Aber wie kann ich Frieden haben? Ich versuche mein Bestes, meinen inneren Frieden zu bewahren. Das ist nicht der Weg. Gottes Weg ist immer dieser. Erkenne, was Gott aus dir gemacht hat. Er hat Jesus zur Sünde gemacht, damit du die Gerechtigkeit Gottes in ihm wirst. Du musst darauf achten, wie stark du dir dieser gottgegebenen Gerechtigkeit bewusst bist. Wenn du einer Herausforderung gegenüberstehst, einer ärztlichen Diagnose oder schlechten Nachrichten, dein Ehepartner erzählt dir etwas Schlechtes über eure Kinder oder etwas anderes, dann kommt deine erste Reaktion oft aus dem Fleisch, so wie bei meinem Sohn, der neulich fragte, bin ich krank geworden, weil ich die Lampe kaputt gemacht habe? Das passierte vor ein paar Wochen. Ich frage mich, woher er das hat. Wie kann das passieren? Wendy und ich lehren ihn genauso, wie wir euch lehren. Aber bei jeder Herausforderung kommt diese instinktive Reaktion, sei es aus dem Fleisch oder vom Feind. Das geschieht aufgrund dessen, was du letztens getan hast. Es rächt sich. Deine Sünde hat dich eingeholt. Oder was du bei einer an Sünde orientierten Predigt gehört hast, anstatt einer Christus-zentrierten Botschaft, kommt zurück, um dich zu plagen. Es ist schwer, das loszuwerden. Habt ihr das bemerkt? Die Bibel sagt, und all diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen. Aber erst nachdem es heißt, der Herr, dein Gott, wird dich als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Dann werden all diese Segnungen über dich kommen und dich erreichen. Was bedeutet erreichen? Es kommt auf dich zu. Du musst nicht den Segnungen hinterherrennen. Sie erreichen dich. Du sitzt mit Christus. Tatsächlich bist du mit jedem Segen im Himmel gesegnet. Die Bibel spricht vom geistlichen Segen, was bedeutet, dass die Quelle ein geistlicher Segen ist, in den himmlischen Regionen in Christus. Amen. Versteht ihr bis hierher? Das ist wichtig, weil Jesus im Obergemach. Ich spreche immer noch über den Heiligen Geist, weil Jesus sie dies über den Heiligen Geist lehrte. Schaut euch den folgenden Teil an. Jesus sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das bedeutet, dass das, was er sie in den Evangelien vor dem Obergemach lehrte, einschließlich der Bergpredigt, als Milch bezeichnet werden kann. Es ist immer noch göttliche Lehre, aber es ist Milch, besonders für das jüdische Volk. In einigen Teilen spricht er über die Gemeinde. Tatsächlich erwähnte er die Gemeinde nur einmal im Matthäusevangelium, wo es heißt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen, sowie wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Gemeinde war ein Geheimnis, das Gott dem Apostel Paulus in seiner Fülle offenbarte. Und die Worte des Paulus sind nicht die Worte des Paulus, sondern die Worte des auferstandenen Christus, des verherrlichten auferstandenen Christus. Manche sagen, nun, ich lese nur die Evangelien, weil sie die Worte von Jesus selbst enthalten. Es gibt Bibelausgaben, wo alle Worte von Jesus in Rot gedruckt sind. Aber die Bibel wurde nicht in Rot geschrieben. Das einzige Rot, auf das es ankommt, ist das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. In vielen Gemeinden wird mehr über die Bergpredigt als über die Predigt auf dem Berg gepredigt, auf dem das Obergemach stand, nämlich dem Berg Zion. Die Bergpredigt ist größtenteils eine neue Edition des Gesetzes. Jesus bringt das Gesetz auf den ursprünglichen, makellosen Standard zurück, den Gott dafür vorgesehen hat. Wenn du es so siehst, ist es nicht dazu da, dich zu rechtfertigen, sondern um dir deine Sünden zu zeigen. Niemand kann durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Aber im Obergemach teilte Jesus zum ersten Mal Wahrheiten mit, die die Realitäten des neuen Bundes zeigen. Amen. Und deshalb begann Jesus im Obergemach damit, seinen Jüngern die Füße zu waschen, um ihnen zu zeigen, was er heute im Himmel tut. Er wäscht uns nicht mehr mit Blut, sondern mit dem Wasser des Wortes. Denn das Blut hat unsere Sünden bereits abgewaschen. Jetzt brauchen wir das Wasser des Wortes. Wer einmal ganz gewaschen ist, also wiedergeboren, braucht nur noch seine Füße mit dem Wasser des Wortes zu waschen. Jesus begann damit im Obergemach, richtig? Und dann sprach er auch über die Entrückung. Er sagte, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Die Juden konnten das nicht verstehen. Selbst die Jünger hatten noch die alte jüdische Mentalität, die Mentalität des alten Bundes, und verstanden das nicht. Jesus sagte, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Beachte, dass es keine Zwischenstufe gibt. Ihr werdet zuerst den Antichristen sehen, Israel wird große Verfolgung erleben und all diese Dinge werden geschehen. Israel erlebt immer Verfolgung, aber er erwähnt hier nichts von dem, was im Buch der Offenbarung steht, den Antichristen, Plagen. Nein, nichts dergleichen. Er sagt, ich gehe und werde wiederkommen. Keine Umwege, direkt, ich nehme euch zu mir, damit ihr dort seid, wo ich bin. Darauf warten wir. Bei all den massenhaften Endzeitlehren, die kursieren, es gibt heutzutage so viele Endzeitlehren, bin ich besorgt, dass eure Denkweise plötzlich zur alttestamentlichen Mentalität werden könnte und ihr Dinge, die Gott mit Israel klärt, auf euch selbst bezieht. Ihr sagt, wow, wir sind im Buch der Offenbarung, die Heiligen dort unten. Hey, wir sind nicht die einzigen Heiligen. Es gibt auch noch Israel auf der Erde, wenn all das geschieht, und sie sind Heiliger auf der Erde. Gott möchte, dass alle gerettet werden, bevor die 7 Jahre der Trübsal beginnen. Wir sind nicht zum Zorn Gottes bestimmt. Es ist der Tag von Gottes Zorn. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Jesus hat uns vor Gottes Zorn gerettet. Er wird zuerst für uns kommen. Im Obergemach sprach Jesus über die Entrückung. Er spricht auch von einem neuen Gebot, liebt einander. Warum ein neues? Das klingt doch wie das alte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst im Alten Testament. Warum also ein neues Gebot? Weil jetzt gesagt wird, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dieser kleine Satz, wie ich euch geliebt habe, darauf müsst ihr achten. Denn wenn ihr wisst, wie sehr er euch liebt, wisst ihr, wie sehr er euch liebt? Nur dann könnt ihr eure Frau richtig lieben. Denn Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus gab sein Leben hin. Wenn nur noch 2 Stücke Hähnchen übrig sind, können wir Männer das bessere Stück unserer Frau geben. Wir können wissen, wann sie müde und nicht in der richtigen Stimmung ist. Es ist nicht schwer, wenn du weißt, dass Jesus dich so liebt. Fokussiere dich auf Jesus, nicht auf deine Frau. Deshalb mach nicht deinen Ehepartner zur Quelle deines Glücks. Ich weiß, dass ihr Frauen manchmal eure Männer wie Gott behandelt und ihnen verbrannte Opfer darbringt. Es ist wirklich verbrannt. Hey, Frau, was ist das? Es ist gegrillt, Liebling. Nein, das sind viele Karzinogene. Behandelt niemanden, nicht einmal eure Kinder, wie ein Idol. Vergöttert sie nicht. Sie werden euch enttäuschen. Wisst ihr, warum ihr so wütend auf euren Ehepartner seid? Weil ihr zu sehr auf euren Ehepartner schaut, um Bestätigung, Frieden, Erfüllung und Glück zu finden. Tut das nicht. Schaut auf den Herrn. Solche Situationen passieren manchmal, um euch aufzuwecken. Eine Frau möchte, dass ihr Mann stark im Herrn ist, damit er ihr aus dieser Stärke heraus dienen kann. Ja, die Männer sagen Amen, aber wo sind die Frauen? Wollt ihr einen Softie, der einfach nachgibt, der keine Initiative ergreift, den ihr herumkommandieren könnt? Also, ein neues Gebot. Wie ich euch geliebt habe. Seid ihr noch bei mir? Und er spricht über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der zentrale Teil der Lehren im Obergemach. Das sind alles Lehren, die vorher nicht gelehrt wurden. Nun, man mag einwenden, dass die Juden den Heiligen Geist kannten. Sie wussten, dass der Heilige Geist auf Simson im Buch der Richter kam. Auf Othniel, auf David, auf die Propheten und sogar auf König Saul. Ja, der Heilige Geist kam auf sie, aber sie kannten den Heiligen Geist und sein Amt nicht. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass der Heilige Geist jetzt frei ist, seine wahre Natur auszudrücken. Denn im Alten Testament waren sie unter dem Gesetz und er konnte nur seine Hand zeigen, nicht sein Herz. Aber der neue Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie aus Ägypten führte und sie bei der Hand nahm. Im alten Bund führte Gott an der Hand. Im neuen Bund führt Gott im Herzen. Das ist der Unterschied, okay? Man kann an der Hand geführt werden, aber es ist besser, im Herzen geführt zu werden. Im Alten Testament betrachtet Gott Israel als Nepios im Griechischen, im Buch Galater. Das bedeutet, sie sind Babys. Ihr solltet nicht nach Babynahrung verlangen, nach dem kleinen Brei, den ihr jeden Tag esst. Dann wäre irgendwas falsch. Man sollte Fleisch wollen, Leute. So wie Lawrence, Rindfleisch. Beef. Sirloin Steak. Sirloin Steak, Filet Mignon. Amen. Prawns. Garnelen, Tintenfisch, all das. Nicht koscher. Schweinefleisch, nicht koscher. Nein, nein, ihr könnt alles essen. Dank dem Herrn dafür und genießt es. Ich esse diese Dinge nicht, das ist meine persönliche Vorliebe. Aber Rindfleisch, Leute. Wenn ihr kein Rindfleisch esst, sagt ihr, dass der Sündenfall nie passiert ist. Einige sagen, zurück zur Eden-Diät. Habt ihr das schon gehört? Sie entehren in gewisser Weise Gottes Wort. Sie sagen, zurück zur Eden-Diät, das Ursprüngliche, das Gott gemacht hat. Ja, Gott hat das alles am Anfang für den Menschen gemacht. Keine Fleischkost, weil die Erde und der Mensch nicht gefallen waren. Aber nachdem die Erde gekippt war und die Fluten zu Nord- und Südpol gefroren sind und zu Eis wurden, sah Gott, dass die Bedingungen der Welt sich geändert hatten. Die Menschen starben schneller, das Leben der Menschen wurde nach der Flut halbiert. Das sind andere Bedingungen. Nun braucht der menschliche Körper Eiweiß. Nach der Sintflut sagte Gott, jetzt gebe ich euch Fleisch zu essen, ihr sollt es essen. Das bedeutet, dass wir nicht mehr nur die Ernährung im Garten Eden haben, denn unser Körper ist ein gefallener Körper und Gott weiß, dass wir Eiweiß brauchen. Wenn der Herr dich dazu führt, nur Gemüse und Obst zu essen, dann mach das gerne. Das ist kein Gesetz. Aber ich glaube, dass es in diesen letzten Tagen einen Angriff auf den Verzehr von Fleisch, insbesondere Rindfleisch, gibt. Das glaube ich wirklich. Manche sagen, ich bekomme mein Eiweiß aus Gemüse. Aber das Eiweiß aus Fleisch und das aus Gemüse sind unterschiedlich. Das hier soll aber kein Vortrag über Ernährung sein. Fühlst du dich befreit, Bruder? Preis den Herrn. Im Obergemach sagte Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Beachte, er nennt den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit. Und er wird dich in alle Wahrheit führen. Heute gibt es in den sozialen Medien und überall auf der Welt Lügen und Halbwahrheiten. Sie nehmen Überhand. In den sozialen Medien kann man kaum noch erkennen, was wahr ist. Sogar Experten erzählen oft nur die halbe Wahrheit. Der einzige Weg, die Wahrheit zu erfahren, ist das Wort Gottes. Jesus sagt in seinem hohepriesterlichen Gebet, dein Wort ist Wahrheit. Also Jesus wusste das. Und er sagt, es geht um den richtigen Glauben. Die Realität des neuen Bundes dreht sich um den richtigen Glauben. Wir sind alle besorgt über richtiges Verhalten, über richtiges Leben. Aber Gott ist mehr daran interessiert, dass wir richtig glauben. Denn die Wahrheit hat mit Glauben zu tun. Deswegen nennt die Bibel es im Neuen Bund den Gehorsam gegenüber der Wahrheit, den Gehorsam des Glaubens. Es hat mit Wahrheit zu tun. Der Heilige Geist wird als der Geist der Wahrheit dargestellt. Er wird dich in alle Wahrheit führen. Und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Amen. Es geht darum, das Richtige zu glauben. Und dann sagt er im Kontext, er wird mich verherrlichen. Schauen wir uns Vers 14 an. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist wird immer eine Person verherrlichen, Jesus. Wenn du wissen willst, ob eine Lehre von Gott ist oder nicht, schau, worauf die Lehre hinweist. Zeigt sie auf das Wirken einer Person oder auf jemand anderes? Sie muss immer auf Jesus hinweisen, auf Jesus und sein vollbrachtes Werk. dann weißt du, dass die Person vom Heiligen Geist gesalbt ist und im Heiligen Geist spricht. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Es gibt Lehren über Gesundheit und Ernährung ohne Christus. Das ist nicht die Lehre des Heiligen Geistes. Es gibt Lehren darüber, wie man in der Welt erfolgreich ist und Karriere macht ohne Christus. Ich glaube nicht, dass du dort die vollständige Wahrheit findest. Etwas könnte eingefügt werden, das nicht ganz richtig ist. Wie ich schon sagte, wir konzentrieren uns nicht auf Materielles. Aber in diesem Leben ist beides sehr wichtig. Und Gott hat dafür gesorgt. Sie sind nicht das Evangelium. Das Evangelium ist das Evangelium der Gnade und des Friedens. Aber Dinge wie Gesundheit und Versorgung werden zu dir kommen. Und sie kommen in der Bibel vor. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht so sei. Seid ihr noch bei mir? Also lasst uns den Zusammenhang betrachten. Dies ist Vers 12, richtig? Schauen wir an, worauf er sich bezieht. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Vor vielen Jahren dachte ich, nein, Jesus, bleib! Ich wusste zwar, was er meinte. Er gibt uns den Heiligen Geist anstelle von sich selbst. Aber warum sagt er, es ist gut für euch, dass ich hingehe? Denkt mal darüber nach. Jesus konnte in Israel nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein. Die Menschen folgten ihm in Booten oder kletterten auf Berge, um bei ihm zu sein. Aber jetzt ist er überall durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine reale Person, eine göttliche Person, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und er ist in uns allen. Der gleiche Jesus, der auf der Erde wandelte, mit all seiner Macht und Liebe, ist in uns. Deshalb sagt die Bibel, wenn jemand den Geist Christi nicht hat, so gehört er nicht zu ihm. Jesus begann erst nach seiner Salbung durch den Heiligen Geist mit Wundern, weil er als Mensch kam, das dürfen wir nicht vergessen. Er musste als Mensch leben und handeln, obwohl er Gott ist. Erst nachdem er mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde, begann er mit seinen Wundern. Das erste Wunder war die Verwandlung von Wasser in Wein. Erinnert ihr euch? Das geschah, nachdem er im Heiligen Geist getauft wurde. Du und ich müssen auch im Heiligen Geist getauft werden, daher die Lehre im Obergemach. In Vers 8 heißt es weiter: Und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde. Sagt Sünde. Hier ist es wichtig, nicht den Fehler von Pastor Mark zu machen. Es heißt Sünde, nicht Sünden. Das habe ich ihm schon mal gesagt. Du bringst manchmal Einzahl und Mehrzahl durcheinander. Liebt ihr ihn nicht auch? Jedes Mal, wenn ihr lacht, werdet ihr gesünder. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Deshalb lasse ich ihn gelegentlich zu euch predigen. Wenn ich sehe, dass ihr ein wenig mürrisch und traurig werdet, lasse ich ihn predigen. Ich gebe ihm die Kanzel, damit ihr alle lachen könnt. Schon wenn ihr ihn anseht, müsst ihr lachen. Stellt euch vor, ich reise viel mit ihm, meine Familie und ich. Ihr könnt euch das viele Lachen vorstellen. Ich erzähle euch nicht die andere Seite, aber ihr wisst schon, nur das Lustige. Ihr sagt, er habe ein hitziges Temperament und so weiter. Ich sage, oh, alle unsere Pastoren haben ein hitziges Temperament. Ja, haben sie, vor allem beim Autofahren, sagte gerade jemand. Dem ist nichts hinzuzufügen. So, genug davon. Aber diese Pastoren, die hier oben stehen und ihre Seele vor euch entblößen, macht euch nicht über sie lustig, mäkelt nicht an ihnen herum. Sie sind einige der besten Gläubigen, die ich je gesehen habe. Und ich bin privilegiert, mit ihnen zu leben. Nur gefestigte Personen können ihre Schwächen offenlegen. Amen. Naja. Amen, Pastor Prince, preis den Herrn. Von Sünde im Singular. Der Heilige Geist wird kommen und die Welt von Sünde überführen, weil sie nicht an mich glauben. Er wird von Gerechtigkeit überführen, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und er wird von Gericht überführen, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Okay, lasst uns das genau betrachten, denn es gibt viele Lehren, die nicht den Lehren aus dem Obergemach entsprechen. Kehren wir zum Original zurück. Was sagte Jesus, was der Heilige Geist tun wird? Pastor, um uns von Sünde zu überführen. Nein, uns steht da nicht. Lies genau. Er wird die Welt überführen von Sünde. Es geht um die Welt, richtig? Weil sie nicht an mich glauben. Was bedeutet sie? Wenn man sie sagt, ist das in der ersten, zweiten oder dritten Person? Wenn ich zu euch rede, ist das die zweite Person. Wenn man sie sagt, ist das die dritte Person. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern im Obergemach, richtig? Und er sagt, der Heilige Geist wird die Welt von Sünde überführen, weil sie nicht an mich glauben. Er sagt nicht, weil ihr nicht an mich glaubt, wird er euch von Sünde überführen. Aber Pastor Prince, kann der Heilige Geist dich von Sünde überführen? Natürlich kann er das, aber das ist hier nicht der Zusammenhang im Obergemach. Jesus sagt, der Heilige Geist wird die Welt von ihrem Unglauben in Bezug auf mich überführen, weil sie nicht an mich glauben. Mit anderen Worten, Jesus hat alles am Kreuz für unsere Sünden getan. Er trug alle unsere Sünden und die Sünden der Welt in seinem eigenen Leib am Kreuz. Hört ihr? Jetzt aufgepasst. Jede Sünde, ob groß oder klein, wurde von Jesus getragen. Wenn jemand in die Hölle kommt, hat er es sich selbst zuzuschreiben. Wenn du in den Himmel kommst, hast du Jesus zu danken. Wenn du in die Hölle kommst, hast du dir selbst zu danken, weil Jesus alles getan hat. Es ist die Ablehnung des Geschenks der Vergebung der Sünden und des ewigen Lebens, das Gott dir gibt. Das ist Unglaube. Hört ihr? Und die Hölle ist nicht für euch bereitet. Sie wurde für den Teufel und seine Engel bereitet. Aber Jesus sagte, wenn ihr dem Teufel glaubt, müsst ihr ihm folgen. Das steht in der Bibel. Die Welt steht unter Verdammnis wegen einer einzigen Sünde. Welche ist das? Unglaube in Bezug auf Christus. Hört auf, das Internet und YouTube oder TikTok zu durchforsten und zu sagen, oh, die Welt ist sehr durcheinander. Als Christen sagen wir oft, oh, wow, die Welt ist schrecklich. Wisst ihr was? Die Welt ist die Welt. Aber Gott hat uns gesagt, dass wir einen Dienst der Versöhnung haben, den wir der Welt verkünden sollen. Nämlich, dass Gott ihre Sünden nicht anrechnet. 2. Korinther 5 besagt, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat und dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete, solange sie es akzeptieren. Wenn sie es nicht akzeptieren, ist das die Sünde des Unglaubens. Nur eine Sünde. Also, hier bist nicht du gemeint. Es geht hier nicht um Gläubige. Der zweite Punkt. Von Gerechtigkeit. Der Heilige Geist wird wen überführen? Euch. Von Gerechtigkeit, nicht von Sünde, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Der Heilige Geist wird da sein, um dich von deiner Gerechtigkeit zu überführen. Wann brauchen wir diese Überführung, diese Überzeugung? Wenn wir Fehler machen. Wenn wir das Gefühl haben, nicht mehr in der gleichen Beziehung zu Gott zu stehen. Wenn wir beten und keine sofortigen Antworten sehen. Wenn wir uns so fühlen. Fühlen, fühlen. Das ist das Problem unserer Sinne. Und genau dann kommt der Heilige Geist und sagt, du bist immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du bist immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das gilt für uns. Das ist die Überführung des Heiligen Geistes für uns. Wie oft hörst du das? Als ich in der Gemeinde aufwuchs, hieß es immer, hör auf den Heiligen Geist. Er wird dir sagen, wenn du etwas falsch machst, wenn du gesündigt hast. Natürlich tut er das, aber ich fragte mich, er ist in mir, richtig? Und er wird mich nie verlassen, richtig? Ja. Also, wohin ich auch gehe, bringe ich ihn mit, richtig? Als junger Mann denkt man dann über Dinge nach, bei denen man den Heiligen Geist nicht dabei haben möchte. Wenn du mit Freunden einen Film schaust, bist du dir unsicher, ob er das gutheißt. Wir stellen den Heiligen Geist oft so dar, als ob er nur darauf aus ist, unsere Fehler zu finden. Und Eltern, seid schnell dabei, gute Dinge an euren Kindern zu finden. Ab und zu, um eine besondere Nähe zu ihnen zu entwickeln. Genauso wie wir manchmal fasten, um Gott näher zu kommen. Nicht um Gerechtigkeit zu erlangen, sondern um die Beziehung zu vertiefen. Wir sind immer in der richtigen Beziehung zu Gott, wegen des Geschenks seines Sohnes. Aber wir wollen uns ihm näher fühlen. Also sage ich euch Eltern, wollt ihr euren Kindern näher kommen, dann fastet eine Zeit lang beim Fehlerfinden. Sagt nicht ständig, wenn ich es nicht anspreche, wird er es nie lernen. Vielleicht wirkt Gott, wenn ihr es nicht tut. Amen. Euer Kind wird vielleicht denken, hä? Ist das meine Mama? Ist das mein Papa? Ich will das testen. Sie werden es testen. Und ihr lobt jede kleine Verbesserung, jeden kleinen guten Punkt, den ihr seht. Liebt sie. Fastet eine Weile mit dem Fehlerfinden, aber nicht für immer. Schaut mal, was es für eure Beziehung tut. Wenn ihr dann wieder korrigiert, könnt ihr es liebevoll tun. Mal vom Fehlerfinden zu pausieren, kann sehr lehrreich sein. Nach dem Gottesdienst, wenn ihr eure Kinder abholt, fängt es eh wieder an. Warum bist du so dreckig? Warum isst du nicht richtig? Versucht es. Fastet beim Fehlerfinden. Nicht für immer, sondern nur für eine Weile. Seid ihr noch bei mir? Weil ihr mich nicht mehr seht, er spricht zu seinen Jüngern. Dies ist die Überführung für alle Gläubigen. Wir heißen diese Überführung willkommen. Der Heilige Geist ist eine warme, freundliche Stimme, die in deinem Herzen die Wahrheit bezeugt. Es gibt zwei Zeugnisse des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Wir sagen oft, der Heilige Geist hat mir dies oder jenes bezeugt. Aber in der Bibel, im Neuen Testament, gibt es nur zwei konkrete Zeugnisse. Das erste ist in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht über Sünde, nicht darüber, wie schlecht wir sind, sondern dass wir Kinder Gottes sind. Das zweite Zeugnis steht in Hebräer 10. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben, sagt er auch, das bedeutet, hier legt er den Fokus drauf, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Und in Vers 18 heißt es dann, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Warum versuchst du immer noch, Opfer für Sünden darzubringen? Manche Leute sagen, Gott, ich weiß, dass ich so viele falsche Dinge getan habe. Ich gebe dir mein Leben. Ich will in den vollzeitlichen Dienst gehen. Gott will nicht, dass Menschen in den vollzeitlichen Dienst gehen, weil sie Gott ein Opfer für Sünden darbringen wollen. Das Opfer wurde bereits erbracht. Und dein Opfer ist nicht gut genug. Es hat Makel. Nur ein vollkommenes Opfer ist akzeptabel. Wo Vergebung ist, gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Manche Leute machen das Sündenbekenntnis zu einem Opfer für Sünde. Ich habe eine ganze Lehre dazu, aber belassen wir es dabei. Man kann aus Sündenbekenntnis eine Form von Sündenopfer machen. Wir sollen bekennen, das heißt mit Gott übereinstimmen, dass alle unsere Sünden vergeben sind. Was passiert, wenn du sündigst, Pastor? Wenn ich sündige, danke ich Gott, dass mir vergeben ist. Und erkläre, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin. Das ist der Moment, in dem der Heilige Geist mich überführt. Gegen alle meine Sinne und Gefühle muss ich erklären, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin. Ich habe so viele Lebensberichte von Menschen, besonders von Männern, die pornografiesüchtig waren, dann jedoch selbst beim Anschauen von Pornografie bekannt haben, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Oder beim Rauchen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Die traditionelle Kirche würde sagen, das ist Ketzerei, Blasphemie. Aber, liebe Pastoren, lasst mich euch sagen, eure Schäfchen werden es trotzdem tun, hinter eurem Rücken. Es ist besser, die Wahrheit zu bekennen. Und in allen Lebensberichten hören wir dasselbe. Ob es Rauchen oder eine Drogensucht oder Pornografie ist, sie sagen, je mehr ich bekenne, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin, desto mehr verschwindet das Verlangen danach einfach. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Was wollt ihr? Wollt ihr, dass sie es aufgeben, vor euren Augen, aber den Wunsch danach behalten? Nach Cannabis, nach Drogen, nach Pornografie? Oder wollt ihr, dass sie von innen heraus verwandelt werden? Mann, das ist sowas von gut. Ich liebe es. Ich liebe es, wie Gott Dinge tut. Wenn ich also eine sündhafte Herausforderung habe, versuche ich nicht, dagegen anzukämpfen. Je mehr ich dagegen ankämpfe, desto stärker wird die Versuchung, desto verlockender erscheint sie mir. Also setze ich mich hin und finde eine neue Ruhe. Ich sage, Herr, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Oder wenn im Straßenverkehr Wut aufkommt und du kurz davor bist, aus dem Auto zu springen und jemanden anzuschreien, sagst du mittendrin, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du hörst schlechte Nachrichten vom Arzt und deine erste Reaktion sollte sein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Andernfalls kommen solche Gedanken wie, was habe ich falsch gemacht? Warum widerfährt mir das? Übrigens, die Frage, warum widerfährt mir das, zeigt, dass du in gewisser Weise noch unter dem Gesetz stehst. Nein, lass dich vom Heiligen Geist überführen und bekenne sofort, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und durch seine Wunden bin ich geheilt. Gott wird daraus ein großes Zeugnis machen. Meine kommenden Tage sind aussichtsreich. Gott wird daraus ein großes Zeugnis machen. Ein neues Sitzen, wenn man so will. Seid ihr noch bei mir? Der neue Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, ist folgender. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Zu biblischen Zeiten wurde ein Bund mit einem Ritual geschlossen, bei dem das Blut zwischen den Bündnispartnern ausgetauscht wurde. Und sie schrieben es auf eine Schriftrolle. Das ist Gottes neuer Bund. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, was bedeutet das? Dass es einen alten Bund gibt und der alte verfällt. Wenn du dem alten folgst und darunter sitzt, wirst auch du verfallen. Also sind wir unter dem neuen Bund. Was ist der neue Bund? Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Übrigens, falls du die kleine Schrift nicht lesen kannst, müssen deine Augen erneuert werden. Kannst du das lesen? Kannst du es sehen? Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe. Das bezieht sich auf die 10 Gebote am Berg Sinai. Gott sagt, nicht wie. Es ist nicht so, dass der neue Bund dem alten hinzugefügt wird. Nein, nein. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm. Nicht im Herzen wie der neue Bund. Ich nahm sie bei der Hand, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Das ist es, wenn wir Dinge einfach in unseren Herzen wissen. Wir beten und Gott gibt uns Führung. Wo? Hier normalerweise. Das bezieht sich auf die Gesetze und was Gott in unsere Herzen und Sinne schreibt. Aber warum scheint das bei manchen Leuten nicht stark im Herzen verankert zu sein? Darauf will ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und dann heißt es, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wann immer Gott im Alten Testament diese Formulierung verwendete, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, stand etwas Spektakuläres bevor, etwas Wunderbares, etwas, das Gottes Macht und Majestät zeigt. Wenn es kranke Menschen gibt, ich will ihr Gott sein, was bedeutet das? Sie werden geheilt sein. Sie sind ein gesundes Volk, ich will ihr Gott sein. Wenn es arme Menschen gibt, ich will ihr Gott sein, was bedeutet das? Sie sind voll versorgt. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Andere Menschen sollen dadurch ins Staunen kommen. Sie sollen sehen, dass ihr nach meinem Namen genannt seid, Christen, und sie werden euch fürchten. Heute hat die Welt den Respekt vor Christen verloren. Es ist an der Zeit, ihn zurückzugewinnen. Das kann nur geschehen, indem sich die Segnungen so manifestieren, dass die Leute sagen, das kann nicht sein, dass dieser Mensch so gesegnet ist. Ich kenne ihn. Es ist unmöglich, dass ihm so viel Gutes widerfährt. Das ist das Zeugnis, das wir wollen. Okay, kommen wir zum Finale. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen. Und dennoch haben wir viele Lehren darüber, den Herrn zu kennen. Die Bibel sagt im Neuen Bund, alle werden mich kennen. Alle werden mich kennen. Alle werden mich kennen. Was ist der Unterschied? Was ist falsch daran, über das Erkennen des Herrn zu lehren? Im Griechischen, im Hebräerbrief 8, wo dieser neue Bund aus Jeremia 31 zitiert wird, ist das Wort für Erkennen ginosko. was bedeutet, den Herrn durch Anstrengung und Erfahrung zu erkennen. Gott sagt, keiner wird seinem Nächsten sagen, du musst den Herrn durch deine Erfahrung, durch deine Anstrengung oder durch dein Tun erkennen. Denn alle werden mich kennen. Dieses Kennen, alle werden mich kennen, ist nicht Ginosko, sondern Oida. Alle werden mich von innen heraus kennen. Ich weiß einfach, dass Gott so ist. Ich weiß einfach, dass mein Gott so ist. Ich weiß, dass Gott dahinter steckt. Ich weiß, dass Gott das für mich getan hat. Ich lerne Gott kennen. Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist mich über Gott lehrt. Die Bibel sagt alle, nicht nur Pastor Lawrence. Entschuldigung, Pastor Lawrence, heute bekommst du viel Aufmerksamkeit wegen der ersten drei Buchstaben deines Namens, Law, Gesetz. Wenn dein Name Grace, Gnade ist, herzlich willkommen. Nein, nur ein Scherz. Er wird seine Gelegenheit bekommen, wenn er das nächste Mal predigt. Also, keiner wird seinen Bruder lehren. Mit anderen Worten, alle werden mich intuitiv erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Seid ihr nicht froh, dass Gott immer beim Kleinsten anfängt und nicht beim Größten? Menschen fangen beim Größten an und gehen zum Kleinsten. Gott fängt beim Kleinsten an und geht zum Größten. Alle werden mich kennen. Wie kann das sein? Wie können die Leute den Herrn kennen? Und warum erleben wir das nicht so stark, wie zu wünschen wäre? Warum sehen wir das nicht im allgemeinen christlichen Leben heute? Wegen des letzten Satzes. Der letzte Satz beginnt im Griechischen mit dem Wort gar. Im Hebräischen, in Jeremia, als dieser Bund angekündigt wurde, steht hier ki, weil oder denn. Ich werde sie von innen führen. Sie werden mich in ihrem Innern kennen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten. Und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Warum erleben Menschen Gottes Führung nicht stärker? Du meine Güte, meine Zeit ist um. Gut, beenden wir es hier. Lasst mich das noch abschließen, okay? Wollt ihr das oder nicht? Der letzte Teil, okay? Warum erleben Menschen das innere Kennen Gottes nicht so stark? Weil sie den letzten Satz nicht glauben. Sie denken immer noch, dass Gott ihnen ihre Sünden vorhält. Sie verhalten sich so. Vielleicht sagt ihr mir, aber ich kenne diese Lehre doch, Pastor Prince. Ich habe sie seit Jahren gehört. Aber die entscheidende Frage ist, glaubt ihr es wirklich? Wenn ihr glaubt, dass all eure Sünden vergeben sind, auch die schlechten Gedanken, die ihr gerade hattet, als ich hier hochkam, richtig? Hey, hört zu, es ist vergeben. Sobald ihr erkennt, dass es vergeben ist, liebt ihr mich. Liebt mich mehr. Gerade eben hattest du vielleicht einen schlechten Gedanken oder hast dich auf dem Weg hierher mit deinem Ehepartner gestritten. Muttertag, mal sehen, was heute passiert. Aber du solltest wissen, du spürst eine Spannung und projizierst das auf Gott. Jetzt ist Gott nicht zufrieden mit mir, weil ich mich wie ein Heuchler fühle. Hey, hör zu, dir ist vergeben. Es ist vergeben. Weckt diese Tatsache in dir den Wunsch, noch mehr zu sündigen? Nein. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Dadurch erkennst du, dass du dich mit deinem Ehepartner versöhnen kannst, weil Gott dir nichts vorhält. Es ist vergeben und du kannst der Person vergeben. Wir sind nicht stark in dieser Erkenntnis, weil das nicht gepredigt wird. Wir kennen nicht einmal unseren Bund. Das sollte in jeder Gemeinde auf jedem Poster stehen, anstatt der 10 Gebote. Menschen kämpfen darum, die 10 Gebote in Schulen anzubringen. Sie sollten darum kämpfen, das hier anzubringen. Ich habe den letzten Satz bewusst hervorgehoben, weil alles andere daraus folgt. Das ist der Preis, der bezahlt wurde. Und alles andere ist das Ergebnis davon. Weil ich weiß, dass mir vergeben ist, kenne ich ihn. Und weil ich weiß, dass mir vergeben ist, kann er Großes in meinem Leben tun. Er wird mein Gott sein. Weil ich weiß, dass mir vergeben ist, kenne ich seine Stimme in meinem Innern, weil es nicht mein sündiges Gewissen ist, das zu mir spricht. Ich bin fertig, preist den Herrn, gebt Jesus das Lob, die Ehre und den Ruhm. Hört zu. Eigentlich wollte ich noch über etwas sprechen, wozu ich nicht gekommen bin. Das wird zu etwas anderem führen, das du vielleicht noch in deinem Leben machst. Aber für jetzt? Wahrscheinlich werden wir das nächste Woche behandeln. Also, ich möchte dich anregen, dich selbst zu fragen, bist du dir dessen bewusst? Denn der einzige Weg, im neuen Bund zu leben, ist, dass es nichts für uns zu tun gibt, Ich werde meine Gesetze in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben. Ich werde ihr Gott sein. Sie werden mich alle kennen. Ich werde gnädig sein. Ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Es ist alles, ich werde. Was ist unser Teil? Glauben. Aber glaubst du das wirklich? Oder ist dein Glaube in letzter Zeit schwächer geworden? Hat dir jemand etwas gesagt oder dir falsche Lehren gebracht, die dich glauben lassen, dass uns vielleicht doch nicht vollständig vergeben ist? Vielleicht denkst du, dass dir nur nach Bedarf vergeben ist. Und jedes Mal, wenn etwas passiert und du wütend wirst, vergisst du, dass deine Sünden vergeben sind und dass du immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. So überwindest du, mein Freund. Lasst uns alle die Köpfe neigen und unsere Augen schließen. Falls du dein Vertrauen noch nie auf den Herrn Jesus Christus gesetzt hast, hör zu, lieber Zuschauer. Du hast gerade das Evangelium gehört. Das ist das Evangelium. Christus starb für unsere Sünden und wurde von den Toten auferweckt, als Gott uns alle für gerecht erklärte. Alles aufgrund dessen, was Christus getan hat. Die Bibel versichert, wenn du diese Fülle der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit durch Jesus Christus annimmst, wirst du im Leben herrschen. Fühlst du dich davon angesprochen? Dann bete das folgende Gebet. In dem Moment, wo du von Herzen mitbetest, bist du ein Kind Gottes und sitzt mit Christus in himmlischen Regionen. Dein neues Leben beginnt und wird niemals enden. Sprich mir nach. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk deines Sohnes. Christus starb am Kreuz für all meine Sünden. Und ich danke dir, dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Der Grund für seine Auferstehung ist, dass du mich für gerecht erklärt hast. Danke, Vater, für dieses wunderbare Opfer. Danke, Vater, für deine Liebe. Jesus Christus ist jetzt und für immer mein Herr und mein Retter. Danke, dass ich jetzt wiedergeboren bin, dass ich eine neue Schöpfung in Christus bin und dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Steht auf, hebt eure Hände. Diese kommende Woche segne dich der Herr mit den Segnungen des Vaters Abraham, den Segnungen aus 5. Mose 28. Denn alle Zusagen Gottes sind Ja und Amen in Christus. So sei es in deinem Leben. Möge diese Woche große Manifestationen deiner Heilung und deines Wohlergehens bringen. Erzähle es, damit alle es sehen und Gott die Ehre geben. Möge diese kommende Woche dir überall, wo du hingehst, die Gunst Gottes sich erweisen. Diese wunderbare, unverdiente Gunst Gottes. Mögest du in den Genuss seiner Güte und seiner Liebe zu dir kommen. Und mögest du stets daran erinnert und durch den Heiligen Geist davon überzeugt werden, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. Im Namen von Jesus. Amen. Gott segne euch.